Herzlich willkommen zu der Podcast-Sendung des Dialekten. Podcast in der Abstrakte. Suja. Der Biografie mit und von Wizard of Avignon. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen endlich mal wieder nach einer super langen Zeit, denn wie ich es schon im Blog aufgeschrieben hatte oder beschrieben hatte, mein Internet spinnte und ich konnte die zahlreichen Folgen, die ich zwar aufnahm, aber nicht ins Netz stellen. Daher wollte ich von euch wissen, sollte ich die jetzt hinterher nachstellen oder, also nicht nachstellen, sondern ins Netz stellen oder nicht? Also äußert euch drum und herzlich willkommen zu einer neuen März-Folge des Dialekten-Podcasts in der abstrakten Suche nach der Biografie. Und zwar einer richtig fauvistischen Folge, denn es ist sehr viel passiert. Wir hatten eine Ausstellung. Ich habe bisher in meinem Leben vielleicht 3 oder 4 Ausstellungen auf die Beine gestellt, aber keine war so international begleitet und mit so viel, also jetzt, ich will nicht sagen Emotion, aber mit so viel Kleinigkeiten verbunden wie diese hier, denn wir hatten also das erste Zeichentrick-Comic oder wie kann man das sagen, also den ersten Comic und zwar einen avanturistischen Comic in Bosnien herausgebracht oder besser gesagt angefangen herauszubringen und zwar der Zeichner ist Bosnier, der Autor der Geschichte ist Franzose, es handelt um einen ägyptischen Journalisten, der in Griechenland auf die Suche nach der verschollenen Grabstätte von Alexander den Großen sucht. Also, ihr merkt schon, es klingt zwar ein bisschen bekannt, aber egal. Die Leute sind wirklich mit ganzem Herzen dabei und wir haben es wirklich geschafft, in 28 Tagen eine Ausstellung auf die Beine zu stellen, die wirklich alle Maßstäbe hier in Bosnien, wie kann ich das jetzt sagen, überschritten hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Musik im Hintergrund hören könnt, das sind die Orgre de Barbac, denn heute ist ein grauer und regnerischer Tag und ich bin ein bisschen traurig, denn heute hätten meine Vorbereitungen für eine Japanreise beginnen sollen. Ich bin aber nicht traurig, dass ich nicht dorthin fahre, ich bin traurig, was da gerade los ist. Jeder, der ein bisschen Nachrichten guckt oder Internet oder Radio oder egal wo, weiß, dass seit letzter Woche in Japan das Chaos herrscht. Und zwar, es geht um das Erdbeben, es geht um diese Tsunamis und sowas. Aber insbesondere geht es um die Reaktoren eines Atomkraftwerks, also eines AKWs, die sich ein bisschen davon machen, also ich will es jetzt mal so ausdrücken. Ich war immer ein Gegner der Atomenergie und Fälle wie solche sagen mir wieso. Leider für diese Menschen, ich hoffe, dass die das Ganze unter Kontrolle kriegen und ich hoffe, dass sie auch was daraus lernen und ich hoffe, dass auch zurzeit in Deutschland laufende, also diese von Angela Merkel abgehaltene Rede, dass die Laufzeiten, diese Verlängerungszeiten nicht eingehalten werden, also beziehungsweise die werden erstmal gestoppt, dass das keine, also so ein Schachzug ist, damit sie mehr Wähler auf die Seite ziehen kann, sondern dass sie es wirklich ernst meint. Denn liebe Leute, klar, mit der Atomkraft kann man viel Geld machen, aber man kann so viel verlieren, das lohnt sich gar nicht. Und man hätte schon seit Jahrzehnten anfangen sollen, kleinere Schritte auf die alternativen Möglichkeiten zu machen. Natürlich, jeder Gegner der Alternative kann sagen, ja, mit einem Atomkraftwerk kann man viel mehr erreichen als mit 700 Windrädern oder was weiß ich, aber genau in diesem Satz liegt auch dieser ganz kleine Unterschied. Und zwar mit einem Atomkraftwerk kann man so viel kaputt machen, dass man mit 7000 Windrädern nicht kaputt machen kann. Also, ich hoffe, ihr seid meiner Meinung. Ich war schon auf ein paar Castor-Demos und ich würde liebend gern auch wieder dabei sein. Und irgendwann mache ich es auch wieder, da bin ich ganz sicher. Gut, bislang würde ich euch gerne bitten, mal an die Menschen in Japan zu denken. Und Gott steht ihm bei. Und wenn ihr spenden könnt, dann spendet. Hier in Bosnien haben wir nicht so viele Spendenmöglichkeiten, wir haben aber trotzdem mehrere und ich werde die heute gleich mal nutzen. Außerdem habe ich viele Freunde, die in Tokio leben und ich hoffe wirklich, dass sich die Lage beruhigt, denn ich mache mir Sorgen um die. Und ja, ich hoffe, ihr habt niemanden dort oder in irgendeiner anderen Krisenregion, in Libyen zum Beispiel. Und was ist los mit der Welt heutzutage? Und wir stehen, war so ein Wendepunkt oder wird die Apokalypse eingeleitet? Gut, immer gab es Zeiten, die gut waren und die weniger gut waren. Zurzeit sind wir bei den weniger gut waren. Ich glaube nicht an die Apokalypse, zumindest nicht die irgendwie vorhersehbar ist. Obwohl, dass wir uns irgendwann mal zugrunde richten, das ist schon vorhersehbar. Außer wir ändern sehr, sehr viel und angefangen beim Recycling bis zum Respekt vor der Natur und Protesten wie der Castor-Demo. Also Atomkraft, nein, danke. Es gibt so viele Alternativmöglichkeiten und die sollten wir schöpfen. Und ich verbleibe mit einem Gruß in dieser etwas fauvistischen Folge nach so langer Zeit. Ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen zu reden. Und das war's von mir, euer Robin Vagabund. Servus.